1. Die Schelb, Heilige Brüder und Schwestern, die Er und der Himmlischen Berufung teilhabt, richtet Ihr Aufmerksamkeit auf Jesus, den Apostel und Hohenpriester und Seers Glaubensbekenntnisses. 2. O war seinem Skopfer true, genor y mos in seinem gesamten Haus true war. 3. Den Jesus Geburt grossier ere als mos, da der Erbauer eins Hauses stets hoher angesehen word als das Haus selbst. 4. Jed's Haus word von Jemandem gebort, doch dirgenage, der als geschaffen hat, ist Gott. 5. Mos wars war in Gott's ganzem Haus true, Jed och no als Diener, emsunis von dem zu geben, was später offenbart where den solti. 6. Christus Hingen ist true als Sohn über sein Haus, und was sin Diocese Haus, sofern were unseer zuversichten den stolz unseerer Hoffnung bis zum Endstand half bewähren. 7. Die Schelb, why der Heilige Geist spricht, wenn Hüt sein Stimm hort. 8. Verhartet Ihr Hasen nicht, why es bei der Emporung am Tag der Versuchung in der Wust Gesche. 9. Dort stellten Ihr Vorfahren mich auf die Probe, obwohl es I mein Taten wirzig jar lang gesehen hatten. 10. Die Schelb war ich zornig auf dies Generation und sagt, her is it immer. Es I haben mein Wedge nicht erkannt. 11. Daraufhin schwor ich in meinem Zorn, sie sollen niemals in mein Ruhe eingehen. 12. Achtet darauf, Brüder und Schwestern, das sich in keinem von euch ein Böses, Ungläubiges hers entwickelt, das zum Abfall von Lebendigen Gott führt. 13. Ermahnt euch stattdessen taglich gegenseitig, solange es noch hüt heißt, damit niemand von euch durch die Verführung der Sünde verhärtet wird. 14. Den was sin Teilhaber und Christus geworden, vor ausgesetzt, war halten den Beginn unserer Zuversicht bis zum Endstand haft fest. 15. Es heißt J, wenn hüt sein Stimm hort, verhärtet Ihr Hasen nicht, why es bei der Emporung gesche. 16. Wer waren aber diegenigen, die dies Emporung verursachten? Waren es nicht all, die unter der Führung Moses aus Ägypten Jesogen waren? 17. Und wem zernti gott wesig jar lang? War es nicht denin, die gesundigt hatten und deren leichen in der Wust fielen? 18. Wem schwore den, das sie nicht in sein Ruhe eingehen werden, wenn nicht denin, die ungehorsam waren? 19. So erkennen wir, das sie wegen ihres Unglaubens nicht hineingelangen konnten.